Das Judentum ist wie das Brahmanentum nicht missionarisch. Jude ist man durch das Blut. Dieser Versuch einer sozusagen biologischen Mutation, der hier von den Priestern einer schrecklichen Gottheit unternommen wurde, kann ja innerhalb anderer Kreisungen und Wiederkünfte in anderen Welten und zu anderen Zeiten mit anderen Absichten angestellt worden sein. 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gründeten die arischen Rishis für das Eindringen nach Indien ein auf der Kaste beruhendes System. Das Gesetzbuch des Manu regelte das Leben des Ariers ebenfalls nach Gesetzen und Vorschriften von Geburt bis zum Tode. Der Hinduismus ist wie der Judaismus keine Missionierungsreligion. Er ist nicht auf die Bekehrung Nichtgläubiger ausgerichtet. Ein Übertritt von Bekehrten zum Hinduismus und auch zum Judentum ist nicht möglich. Hindu-Arier ist derjenige, der in eine der drei ersten Kasten des Gesetzbuches Manus hineingeboren wird. Jude ist, wer jüdisches Blut in sich trägt und das Gesetz erfüllt bzw. den Bund wahrt. Und deswegen konnten die Juden Indiens das Land nicht so durchdringen und beherrschen, wie sie es im Abendland taten. Die Gesetze des Blutes werden in beiden Fällen erfüllt, nur mit unterschiedlicher Zielrichtung. Die Juden, die nach der Zerstreuung zur Malabarküste gelangten, wurden schließlich zu einer fünften Kaste abgesondert, ohne Zweckbestimmung. Wie auch die übrige Bevölkerung sind sie durch das Klima verweichlicht worden und haben sich, ohne dass sie irgendjemanden dazu gezwungen hätte, verändert und angepasst. Vielleicht waren es keine Juden, sondern Hebräer der anderen, verloren gegangenen Stämme. Die irdische Welt darf in ihrer Perspektive und Tiefe nicht nach ihrem bloßen irdischen Zustand beurteilt werden, sondern nach der Art der Beschaffenheit ihrer Götter. Der Unterschied zwischen Hinduismus und Judaismus lässt sich nur durch die Beschaffenheit und die Wesensart ihrer Götter erfassen, selbst wenn die Methodologie von der Reinheit des Blutes bei beiden dieselbe geworden ist. Das Blut, der Motor der Einbildungskraft. Wir kehren immer wieder nachdrücklich auf ein Thema zurück, das Blut. In ihm ist etwas sehr Geheimnisvolles. Es scheint die geheime Antriebskraft, der Schlüssel zu einem weltumspannenden Thema zu sein. Um des Blutes willen überwachen die Juden die Einhaltung des Bundes und beaufsichtigt Jehova die Juden. Und es ist das Blut, vermittels dessen die Hindu-Arier, die göttliche Maya ihrer Götter, über einen ganzen Erdteil verbreiten. Eliphas Levi sagt in seinem Buch »Die Wissenschaft von den Geistern«, das Blut ist der große, sympathische Lebensträger, der Motor der Einbildungskraft. Es ist das belebte Substrat des magnetischen Lichtes oder der in den Lebewesen polarisierten Astralseele. Es ist die erste Verkörperung des universellen Fluidums, die verstofflichte Lebenskraft. Das ist die geistige hermetische Auffassung vom Blute. Das Astrallicht, das Akasha des Hinduismus, in welchem das kosmische, allumfassende Gedächtnis aufbewahrt ist, das Lux Naturae des Paracelsus. Es wird einem dann die schwerwiegende Bedeutung der jüdischen Methode begreiflich, die Reinhaltung des Blutes nicht etwa mit der Absicht, ihm das ursprüngliche Minnegedächtnis von den göttlichen Ursprüngen, von der hyperboreischen und außerirdischen Vergangenheit wiederzubeleben und sich dadurch aus der Verstofflichung wieder in die höchstmöglichen Räume aufzuschwingen, sondern nur deshalb, um ihm ausschließlich Stoffe, Leitbilder zuzuführen, die dem Tiermenschen, seinem hasserfüllten Ressentiments und seiner Rachsucht eigen sind und diese einem Gott zuschreibt. Dieser aber ist nichts weiter als ein Golem, eine Schöpfung des menschlichen Verstandes, der von einer Gruppe irdischer Wesen Besitz ergreift, um durch sie seinen Fortbestand zu ermöglichen und somit sein Leben als Inkubus, als Dracula, vom Ätherblute lebender Dämon zu verewigen. Das ist die Gegeneinweihung, ein Ereignis, das den Lauf der Dinge in der Geschichte der Menschen verändert. Die Symbolik der Namen. Während des großen Krieges suchte ich den Abgrund auszuloten, die geheime Ursache zu finden für die Feindschaft zwischen den Hitlerianern und den Juden, jene nie offen ausgesprochene oder zur Kenntnis der Massen gebrachte metaphysische, mythische Gegensätzlichkeit von Göttern und Dämonen, der Zustände des kollektiven Unterbewusstseins, wie sie von Jung entdeckt und zum Ausdruck gebracht worden sind. Was hat sich in der frühen Vorgeschichte als ein Prolog zur Geschichte der Erdbewohner oder der Außerirdischen, als ein Geschehen zwischen Wesen verschiedener Sterne einst einmal abgespielt, das zu jener Katastrophe von kosmischen Ausnahmen führte, die niemand mehr ignorieren kann? Ein rassistischer Schriftsteller wie Gobineau meinte, die Hebräer seien Arier gewesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach geschah es im Jahre 1700 vor unserer Zeitrechnung oder einige Jahrhunderte später, wie Spanut sagt, dass aus dem Kaukasus gekommene arische Stämme, dem Atlantis von Helgoland, in das nördliche Ägypten eindringen. Es sind die Mitanniter, die Hyksos. Nach Gérard de Sède befanden sich unter ihnen die Habiru oder Hebräer. Der Name Israelo oder Israelit tritt vor dem Exodus nicht in Erscheinung. Nach Meinung gleichen Autors sollen die Hebräer mit den Pelek oder den Pelaskern verwandt gewesen sein. Nach Spanut sind die in Ägypten einfallenden weißen Völker Nordatlanta mit blonden Haaren und blauen Augen. Sie sind an den Stelen und Friesen der ägyptischen Bauten abgebildet. Wie wir schon gesehen haben, ist sein Atlantis ein letzter Rest von Hyperborea und seine Atlanta sind schon recht weit entfernte Abkömmlinge jener hochentwickelten, außerirdischen, göttlichen Wesen, die sich verstofflicht haben und kleiner geworden sind, die sich der Bronze und des Eisens bedienten und die von den Hirten abstammen, welche sich auf die Gipfel gerettet hatten, wie Solon sagen würde. Es sind die Umherirrenden aus dem wirklichen Exodus in fortwährendem nomadischen Kampf um einen Platz an der Sonne, zu dessen Erringung sie diesen Kampf sogar bis nach Kleinasien hineintragen. Von hier werden sie jedoch von den Heerscharen Ramses II. Vertrieben und kehren größtenteils in die Landstriche der vorgriechischen Pelasger und in die weiter nördlich gelegenen Gebiete zurück, wo ausgeglichene geografische Verhältnisse vorherrschen. Es sind die Arier, die zweimal Geborenen, die aus den Fluten der Katastrophe auf dem Gipfel des Berges der Auferstehung errettet werden. Nach de Sède kommt die Wurzel Ar von Aria, Berg. Hierin ist wohl eine Anspielung auf die Errettung auf dem Berge Ar Arad zu sehen, auf der die Arche gelandet sein soll, welcher Ausdruck also weniger mit Wasser in Verbindung zu setzen wäre als mit den Berggipfeln. Durch die Wurzel Ar werden also sämtliche Katastrophen symbolisiert und begrifflich zusammengefasst, da ja auch die ersten Erretteten und aus den Himmeln Gefallenen mit ihren Raumarchen auf dem höchsten Polarberge aufgesetzt sind. In unmittelbarerer, aber auch in esoterischer Bedeutung ist Aria der Wiedergeborene, der zweimal, das heißt einmal außen und dann später innen Geborene. Es muss so sein im Hinblick auf seinen göttlichen, hyperboreischen Ursprung. Auch in dem Wort Aragon ist die Wurzelsilbe Ar enthalten. In die Gebirge Aragons retten sich dann vielleicht die Arier und später lassen sich dort auch die Westgoten nieder, ein Volk göttlicher Herkunft. Es ist kein bloßer Zufall, dass der König Pedro von Aragon aufgrund ähnlicher Volkszugehörigkeit ein Freund der Katharer ist und im gemeinsamen Kampfe mit ihnen untergeht, noch dazu er beabsichtigt hatte, seine Ländereien der Verwaltung des Templerordens zu übertragen. Nach Jung gibt es eine unmittelbare Symbologie, eine synchronistische Sinnbildkunde der Namen. So ist Freud beispielsweise von dem deutschen Worte Freude abgeleitet. Die Lehre Freuds dreht sich ausschließlich um den Sexus. Adler kommt vom Namen des Raubvogels Adler. Die Theorie Adlers beruht auf dem Machtinstinkt. Jung geht auf Jugend zurück. Seine Methode hat mit der inneren Wiedergeburt, der Wiederverkörperung, der Verjüngung im Selbst zu tun. Wir waren jung und wir sind jung. Unsere Jugend wird durch die Jahrtausende des Gestern verknotet. Es ist so, als ob man auf dem Berg des arischen Schiffes der Wiederauferstehung, des Berges Elbrut, des Ararat, dem Berg der tiefsten Mitternacht führe, auf den Bug der Arche der Sintflut. Die Sinnbildkunde der Worte wende ich auch auf mich an. Serrano bedeutet Gebirgsbewohner, von Spanisch Sierra, Gebirgszug. Es gibt Gebirgler in Aragon. Meine Jugend habe ich zwischen den Gipfeln der Anden verlebt, später war ich im Himalaya und dann in den Pyrenäen und in den Alpen. Ich habe das Gefühl, dass die Berge heilig sind. Auf ihren Gipfeln kann man mit den Giganten sprechen. Hier befinden sich Ausgangs- und Eingangspforten aus bzw. in die anderen Welten. Hier erblühen die Feuerlilien der ewigen Liebe. Wenn die Unsichtbaren es mir erlauben, werde ich in die Anden zurückkehren und dort in der Auferstehung entschwinden.